NDR Kultur. Hörspiel. Er war der bisher letzte Österreicher, einer, der Österreich dem Land, der Nation, dem Volk ein Gesicht hatte geben können. So schrieb kürzlich ein Kritiker über den 1986 verstorbenen österreichischen Schauspieler, Kabarettisten und Rezitator Helmut Qualtinger. Er wäre heute 75 Jahre alt geworden. Auch wir möchten gleich anschließend hier auf NDR Kultur an den großen Volksschauspieler erinnern. Toller, Szenen einer deutschen Revolution, heißt die außergewöhnliche Hörspielproduktion, die wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten. Sie entstand bereits 1969, also vor mehr als 30 Jahren. Das Hörspiel nach dem gleichnamigen, ein Jahr zuvor uraufgeführten Theaterstück von Tancred Dorst behandelt die Ereignisse der kurzlebigen Münchener Räterepublik, die sich als eine typisch deutsche, das heißt vor allem eine gescheiterte Revolution erwies. Am 7. April 1919 ausgerufen, dauerte sie gerade mal 4 Wochen und war nur ein kurzes Zwischenspiel. Nicht frei von Komik, aber mit tragischem Ausgang. An ihrer Spitze standen Literaten und Intellektuelle, der literarische Rebell Erich Mühsam, Gustav Landauer, Schriftsteller und utopischer Sozialist und natürlich Ernst Toller, der expressionistische Dichter und die Hauptfigur des Stückes. Beinahe alle namhaften Protagonisten dieser Revolution werden später erschossen oder erschlagen. Ernst Toller nimmt sich 1939 im Exil in New York das Leben. Helmut Qualtinger brilliert in dieser außergewöhnlichen Produktion als artistisch stimmgewaltiger Interpret sämtlicher Rollen und erweist sich dabei als virtuoser Entlarvungskünstler. Die Entscheidung ist gefallen. Bayern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist Herr seines Geschickes. Die revolutionäre Arbeiterschaft und Bauernschaft Bayerns, durch keine Parteigegensätze mehr getrennt, sind sich einig, dass von nun an jegliche Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende haben muss. Die Diktatur des Proletariats, die nun in Bayern zur Tatsache geworden ist, will die Verwirklichung eines wahrhaft sozialistischen Gemeinwesens, in dem jeder arbeitende Mensch sich am öffentlichen Leben beteiligen soll, einer gerechten sozialistisch-kommunistischen Wirtschaft. Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwundenen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst, das von ihm eingesetzte Ministerium zurückgetreten. Von den Räten des arbeitenden Volkes bestellte, dem Volk verantwortliche Vertrauensmänner erhalten als Volksbeauftragte für bestimmte Arbeitsgebiete außerordentliche Vollmachten. Die Presse wird sozialisiert. Zum Schutz der Bayerischen Räterepublik gegen reaktionäre Versuche von außen und innen wird sofort eine Rote Armee gebildet. Ein Revolutionsgericht wird jeden Anschlag gegen die Räterepublik sofort ahnden. Die Bayerische Räterepublik folgt dem Beispiel Sowjetrusslands und Sowjetungarns. Sie nimmt sofort brüderliche Verbindung mit diesen Völkern auf. Sie ruft alle deutschen Brudervölker auf, den gleichen Weg zu gehen. Allen Arbeitern, wo immer sie für die Freiheit und Gerechtigkeit, wo immer sie für den revolutionären Sozialismus kämpfen, in Württemberg und im Ruhrgebiet, in der ganzen Welt, entbietet die Bayerische Räterepublik ihre Grüße. Es lebe das freie Bayern! Es lebe die Weltrevolution! München, den 6. April 1919. Erich Mühsam steigt vom Stuhl. Morgen früh steht das an allen Litfaßsäulen. Einer. Sind inzwischen Nachrichten aus Würzburg da? Vorsitzender. Noch nichts Definitives. Aus Nürnberg auch nicht? Bisher macht nur Augsburg mit. Mühsam. Und ganz Russland und ganz Ungarn. Da können wir doch vorläufig auf Ingolstadt verzichten. Dr. Lipp, sehen Sie, Gandorfer, alle diese bodenreformerischen Bemühungen haben ihre eigentlich poetische Faszination durch die Apostelgeschichte. Ernst Toller kommt. Er ist aufgeregt und gibt dem Hausmeister Gradl, der an der Türe steht, seine Schirmmütze. Toller, aufhängen! Gandorfer. Der Toller ist da. Auf geht's beim Schichtl. Toller. Die Stadt ist im Aufruhr. Die ganze Stadt. Ich bin eben auf der Ludwigstraße angehalten worden. Ein alter Arbeiter hat mich erkannt. Der Toller, rief eine Arbeiterfrau. Dann waren viele Menschen da. Ich habe ihnen gesagt, ich bin auf dem Weg zum Wittelsbach-Palais. Wir rufen die Räterepublik aus. Da hat man mich hierher getragen. Reichert, darum bist du zu spät gekommen. Ihr habt angefangen? Ja, von hinten. Mühsam hat gerade den Aufruf an das Volk verlesen. Bleibt nur noch die kleine Frage, sollen wir nur oder sollen wir nicht? Vorsitzender, die Kommunisten sind nicht gekommen. Dr. Lipp, ich persönlich vermisse die Kommunisten offen gestanden gar nicht. Der Sozialdemokrat Ernst Nikisch erinnert sich an die Gründungsversammlung. Die Sonntagssitzung am 6. April 1919 fand im ehemaligen Schlafzimmer der Königin von Bayern im Wittelsbacher Palais statt. Auch die Kommunisten waren eingeladen worden, doch waren sie bis zum Beginn der Sitzung nicht erschienen. Es sollte beraten werden, ob eine Vereinigung der sozialistischen Parteien möglich sei. Im Hintergrund stand allerdings die Frage der Ausrufung der Räterepublik. Das ungarische Vorbild lockte. Auch Österreich schien sich auf dem Wege zu einer Räterepublik zu befinden. Man träumte davon, über Österreich, Ungarn und Rumänien in unmittelbaren Zusammenhang mit der Sowjetunion zu gelangen. Nachdem ich die Sitzung eröffnet hatte, stellte Landauer den Antrag, die Anwesenden sollten sich zur konstituierenden Versammlung erklären. Es habe noch keine Revolution gegeben, die nicht die Kontinuität des Rechtsbodens missachtet hätte. Die Revolution sei stets ein schöpferischer Akt, der mit einem unerwarteten Schritt beginnen müsse. Gegen den Antrag Landauers stimmte niemand, ich als Einziger enthielt nicht der Stimme. Der Vorgang der Ämterverteilung, der sich jetzt abspielte, war voll grotesker Züge. Nicht mehr Minister sollten sich die führenden Männer nennen, sondern Volksbeauftragte. Zuerst wurde das Amt des Volksbeauftragten für das Auswärtige aufgerufen. Erich Mühsam stand auf, wies auf den guten Namen hin, den er im Ausland genieße, unterstrich die engen Beziehungen, die er zeitlebens zur Linken unterhalten habe, und empfahl schließlich sich selbst für den Posten. Die meisten Hörer schmunzelten bei Mühsams Rede. Er war ein sprudelnder, witziger Geist, ein guter Mensch, aber so ausgesprochen literarischer Bohemier, dass sich niemand ihn in einer würdigen Amtsposition vorstellen konnte. Nach Mühsams Worten entstand kurze Zeit verlegenes Schweigen. Mühsams Freund Gustav Landauer unterbrach es. Landauer sagte, Mühsam wisse, wie herzlich er ihm zugetan sei. Zu vielem könne man Mühsam einsetzen für die auswärtigen Angelegenheiten, aber fehle Mühsam die Erfahrung, die Beherrschung des Apparats, die Sicherheit des diplomatischen Verhandelns. So müsse er sich gegen Mühsams Kandidatur wenden. Jetzt fasste auch Ernst Toller Mut. Er gab bekannt, dass die unabhängige Sozialdemokratie in Mühsam nicht den geeigneten Mann für das Außenkommissariat sehe. Toller schlug einen Dr. Theodor Lipp vor. Er hatte diesen gleich mitgebracht. Lipp wurde nachgerühmt, er sei während des Krieges diplomatisch tätig gewesen, sei als außenpolitischer Schriftsteller bekannt und habe alle Eigenschaften, die man für den auswärtigen Dienst benötige. Niemand kannte Lipp, niemand hatte von ihm gehört, aber da man einen anderen Kandidaten nicht hatte, schluckte man diesen. Später stellte sich heraus, welch schweren Missgriff man getan hatte. Die diplomatische Tätigkeit Lipps hatte darin bestanden, in Italien Agent des kaiserlichen Auswärtigen Amtes gewesen zu sein. Sein geistiger Zustand war defekt. Die Berufung in das hohe Amt verwirrte seinen Kopf vollends. Für das Amt des Volksbeauftragten für Erziehung und Unterricht wurde ich in Vorschlag gebracht. Mit Entschiedenheit lehnte ich ab. So bescheiden, wie sich vorher Mühsam für das Äußere selbst empfohlen hatte, wies nun Gustav Landauer auf sich hin. Sicher tat er dies mit viel größerem Recht, denn er, eine geistig überlegene Persönlichkeit, war durch seine Sachkunde befugt, Entscheidendes in kulturellen Dingen mitzureden. Aber es gab schwere Bedenken gegen ihn, die man ganz offen nicht aussprechen wollte. Der Redner des Bauernbundes deutete sie an. Gandorfer. Ja, wenn ich dazu etwas sagen soll, gescheit ist er, das stimmt. Und das Bildungswesen ist ihm sozusagen auf dem Leib geschrieben. Aber ob du beim Volk richtig ankommst, ich meine, ob du den richtigen Sensus hast dafür ob du da nicht schon zu viel Distanz hast vom Volk durch das Bücherschreiben. Du weißt, dass ich deine Bücher schätze. Ich hab's gelesen, das eine, wo das steht, von der geistigen Revolution, das hat schon Hand und Fuß. Aber weißt schon, die Leute, mühsam, dekorieren würde ich eben ein Gamsbad, Gustav. Gandorfer. Lass mich noch ausreden. Da ist noch was, was vielleicht gegen dich spricht. Für den Post, meine ich. Versteh mich nicht falsch, Landauer. Du weißt, ich hab bestimmt nichts gegen die Juden. Aber du bist halt einer. Das lässt sich nicht verheimlichen. Weißt schon, die Leute auf dem Land. Ernst Nikisch. Dennoch wurde Landauer zu dem Amte des Volksbeauftragten für Erziehung und Unterricht berufen. Das Verkehrswesen wurde einem offenkundigen Landstreicher Georg Paulukum zugedacht. Paulukums Verbindung mit dem Verkehrswesen hatte bisher sicherlich nur darin bestanden, dass er dann und wann als Streckenarbeiter tätig gewesen war. Er war ein kluger Bursche, aber undiszipliniert, dem Alkohol ergeben und selbstverständlich in keiner Hinsicht dem Amte gewachsen, das ihm überantwortet werden sollte. Man ging an die endgültige Formulierung des Textes der Proklamation. Hier entfaltete Landauer seine ganze Beredsamkeit. Ihm lag daran, die Gründung der Räterepublik als Anbruch einer Zeit allgemeinen Friedens und edler Menschlichkeit erscheinen zu lassen. Als jemand vom Klassenkampf redete, wandte sich Landauer mit höchster Erregung gegen ihn. 4 Jahre, so rief er mit seiner volltönenden Stimme. 4 Jahre hindurch befand sich das deutsche Volk im Blutrausch. Sollen wir diesen Blutrausch fortsetzen? Kommt es nicht darauf an, wieder nüchtern, wieder menschlich zu werden? Von ihm kam der seltsame Gedanke, dass die Ausrufung der Räterepublik durch Glockengeläut im ganzen Lande Bayern gefeiert werden sollte. Bei der Gesamtabstimmung über die Fragen, ob die Räterepublik ins Leben gerufen, ob die Volksbeauftragtenliste gebilligt, ob der Aufruf veröffentlicht werden sollte, enthielt ich mich als Einziger der Stimme. Nein-Stimmen fehlten. Nach der Abstimmung erklärte ich meinen Rücktritt als Präsident des Zentralrates. Mir war klar, dass das Unternehmen aus sachlichen und aus persönlichen Gründen scheitern müsse. Als mein Nachfolger wurde Ernst Toller zum Präsidenten des Zentralrats gewählt. Wirtshaus Saal in Giesing. Eine Arbeiterjugendgruppe führt ein Laienspiel auf. Ein Chor, primitiv vergoldeter Thron auf einer flach gezeichneten Weltkugel, ein Jugendlicher als Arbeiter gekleidet mit Mütze, sitzt auf dem Thron. Neben ihm der deutsche Michel. Arbeiter legt die Hand über die Augen, sieht sich im Kreise um. Eine wunderbare Aussicht. Da drüben sehe ich Amerika und dort sehe ich China. Und dort, da ist es so hell, das muss Sowjetrussland sein. Michel, du musst auf dem Thron deine Mütze absetzen, Arbeiter. Nein, meine Mütze behalte ich auf. Und jetzt kommt das große Gericht, vorführen. Michel winkt in die Kulisse. Es tritt auf, grotesk, ins Riesenhafte vergrößert und blutbespritzt, ein Feldmarschall, Arbeiter. Wer bist du? Generalfeldmarschall. Was hast du verbrochen? Nichts. Ich habe die große Materialschlacht an der Westfront kommandiert. Dieser Ruhm wird in die Kriegsgeschichte eingehen. Im Dienst der Imperialisten hast du Arbeiter in den Tod geschickt. Jeder Staat braucht Generäle. Euer Sozialismus braucht sicher einen Feldmarschall, um die Feinde des Proletariats zu vernichten. Arbeiter wendet sich an den Chor. Können wir den brauchen, Genossen? Sprechchor. Ein Feldmarschall wird niemals rot. Sei hart, Genosse, schlag ihn tot. Arbeiter. Ins Loch mit dir. Michel stößt den Feldmarschall in ein Loch. Arbeiter. Der nächste her. Michel winkt in die Kulisse. Es tritt auf, grotesk vergrößert und mit vielen Geldsäcken behangen das Kapital. Arbeiter. Was hast du verbrochen? Kapital. Ich habe euch allen Arbeit und Brot gegeben. Ich habe die halbe Welt kolonisiert, einschließlich der Sahara. Ich habe Schiffe auf allen Meeren fahren lassen und den Panama-Kanal gebaut. Arbeiter. Die Proletarier hast du ausgebeutet für deinen Profit. Jetzt bin ich Demokrat und biete dir meine finanzielle Unterstützung an. Er steckt ihm einen Geldbeutel zu. Arbeiter hält den Geldbeutel hoch. Genossen! Soll ich den Beutel behalten? Stimme aus dem Publikum. Freilich behalt dem sein Geld. Sprechchor. Der Kapitalist nutzt deine Not. Lass dich nicht kaufen. Schlag ihn tot. Arbeiter. Ins Loch mit dir und klappe zu. Michel stößt das zappelnde Kapital in das Loch. Arbeiter. Aha, da kommt ja schon der Nächste. Michel legt prüfend die Hand über die Augen. Wer ist denn die dicke Sau? Michel. Das ist eine bekannte Dame. Es tritt auf, grotesk vergrößert, ein dickes, stark geschminktes Weib. Weib. Ich habe unter den Arbeitern viele Freunde und Liebhaber. Gefall ich dir? Wie heißt du denn? Weib macht einen Knicks. Sozialdemokratie. Gelächter im Publikum. Arbeiter. Staunt. An Arsch hat die, da magst du gleich hinlangen. Michel fasst unter ihren Rock und zieht ein Bündel Papier heraus. Kriegsanleihen, Arbeiter. Und den Cher Ami hat's auf der Kropfketten. Weib. Das ist mein Beschützer, eine Fotografie. Michel reißt dir das Medaillon ab. Der Kriegsminister Loske, Arbeiter. Und ein Parfüm hat die Dame, das stinkt ja bis hierher. Michel nimmt das Riechfläschchen und prüft es. Firma Scheidemann, Ebert und Co. Johlen und Gelächter unter den Zuschauern. Arbeiter wendet sich an den Sprechchor. Soll ich mit der jetzt spazieren gehen? Sprechchor. Weg mit den Sozialdemokraten! Sie haben das Proletariat verraten! Arbeiter. Ins Loch mit dir! Michel stößt das Weib ins Loch. Arbeiter. So, jetzt haben wir gesalbert, jetzt können wir ruhig in die Zukunft sehen. Michel. Da ist noch jemand! Es tritt auf, grotesk vergrößert, ein hoher geistlicher Würdenträger. Geistlicher Würdenträger. Dominus vobiscum. Was hat er gesagt? Michel. Er hat gesagt, er hat Angst um sein Bistum. Gelächter der Zuschauer. Arbeiter. Was hast du verbrochen? Ich habe die Armen gesegnet und die Verlorenen beschützt. Was hat er gesagt? Michel. Er hat gesagt, er ist noch nie einem Armen begegnet und hat die Hochgeborenen unterstützt. Gelächter der Zuschauer. Ich möchte mit dir allein sprechen. Der verdreht mir alles im Mund. Geh auf die Seite, Michel. Der deutsche Michel geht weg. Also, was hast du mir zu sagen? Du sollst nicht nach irdischem Gut verlangen, denn Armut ist eine Gnade. Den Armen gehört das Himmelreich. Arbeiter zum Publikum. Es ist ja wahr. Die Religion war ja der Trost der Armen und Ausgebeuteten. Ich will es mir noch überlegen. Er geht auf und ab. Der geistliche Würdenträger geht auf ihn zu. Bruder, empfange meinen Segen. Arbeiter will hinknien. Sprechchor zeigt mit den Fingern nach hinten, wo aus dem Loch der Feldmarschall das dicke Weib der Kapitalist wieder herauskriechen wollen. Sieh dorthin, Genosse, pass auf! Schon kommt der Klassenfeind wieder herauf! Der Arbeiter springt auf und stößt den geistlichen Würdenträger zu den anderen ins Loch. Großer Knall und Rauch. Arbeiter. Gott sei Dank, jetzt ist er Ruhe und alle Arbeiter der Welt können sich die Hände reichen. Es treten von links und rechts mit den Fahnen ihrer Länder auf ein russischer, ein amerikanischer, ein französischer Arbeiter. Musik, die Internationale. Sie singen zum Klavier. Der Volksbeauftragte für das Bildungswesen Gustav Landauer hält einen Vortrag in der Universität. Jetzt kommen manche von Ihnen und wollen uns mit den Marxisten in einen Topf werfen. Räterepublik, meinen Sie, das kann doch nur so ein Gebilde aus den Lehrbüchern des Marxismus sein. Und dass sie gekommen ist, haben wir dem Mechanismus der Geschichte zu verdanken, den Marx entdeckt, vielmehr erdacht hat. Nein. Unser Sozialismus, das sei hier deutlich gesagt, hängt seiner Möglichkeit nach gar nicht von irgendeiner Form der Technik und der Bedürfnisbefriedigung ab. Der Sozialismus, wie wir ihn meinen, ist zu allen Zeiten möglich, wenn eine genügende Anzahl Menschen ihn will. Für uns besteht die Menschengeschichte nicht aus anonymen Prozessen und nicht bloß aus der Häufung vieler kleiner Massengeschehnisse und Massenunterlassungen. Für uns sind die Träger der Geschichte Personen und für uns gibt es auch Schuldige. Aber der Marxismus ist der Philister und darum verweist er immer voller Hohn und Triumph auf Fehlschläge. Gegen nichts trägt er mehr Verachtung zur Schau als gegen das, was er Experimente oder gescheiterte Gründungen nennt. Was der Nationalbourgeois aus dem deutschen Studenten gemacht hat, Zwischenruf. Anständiger Deutsche! Das haben die Marxisten aus weiten Schichten des Proletariats gemacht. Feigherzige Leutchen ohne Jugend, ohne Wagemut. Zwischenruf. Lange Mark! Ohne Sektierertum, ohne Ketzerei, ohne Originalität und Absonderung. Proteste. Lassen Sie mich doch weiterreden. Sie brauchen doch die Marxisten nicht zu verteidigen. Es stünde besser um den Sozialismus und um unser Volk, wenn wir statt der systematischen Dummheit, die ihr Marxisten eure Wissenschaft nennt, die feuerköpfigen Dummheiten der hitzigen und überschäumenden hätten, die ihr nicht ausstehen könnt. Jawohl, wir wollen machen, was ihr Experimente nennt. Wir wollen versuchen, wir wollen aus dem Herzen heraus schaffen und tun. Wir wollen denn, wenn es sein muss, Schiffbruch leiden, bis wir den Sieg haben und Land sehen. Zwischenruf. Das gelobte Land von Moses Itzig. Gelächter. Landauer nimmt sein Manuskript und geht ab. Studenten haben sich Judennasen vorgebunden und deuten mit komisch übertriebenen Gesten und Bewegungen Juden an. Einer von ihnen wird in die Luft geworfen, dann auf den Boden gelegt und mit Bier übergossen. Erster Student. Die Zwiebel ist des Judenspeise. Zweiter Student. Der Nathan macht's auf seine Weise. Erster Student. Und der Zinken im Gesicht, ist das keine Nase nicht? Einer jammert. Oh Moses, ich mach mich in die Hose. Erster Student. Ach, wer kommt von draußen rein? Alle brüllen, juppei di, juppei da. Erster Student. Wird wohl der Mosche Landauer sein? Alle juppei di, alter. Zweiter Student. Frisst kein Schwein, alle brüllen das Judenschwein. Einige, redet, redet mit die Hände, so kommt er daher gerannt. Anderer, und der Kleine mühsam schreit, überall alle unsere Leid. Student, und der kleine toller Kohn fühlt sich als Messias schon. Student strampelt auf den Boden, oh Moses, ich mach mich in die Hose. Einer zählt die herumhüpfenden und mauschelnden Studenten ab. David, Hanoch, Levien, Kohn, Abraham, Isaac, Jakobson, Nierenstein, Ohrenschmalz, einer brüllt. Hopfen und Malz, guter Holz, alle. Jäteles und Pleiteles, Teiteles und Schneiteles. Zweiter Student. Und der Aaron Feilchenduft hat die Sarah angepufft. Student auf dem Boden. Oh Moses, ich mach mich in die Hose. Erster Student betet. Wie aus Sodom und Gomorrer, so lass auch auf diese Schnorrer jetzt vom Himmel ebenfalls regnen heißes Schweineschmalz. Lass die koschern Salomos schmoren in der Bratensauce. Sie übergießen den Studenten auf den Boden mit Bier. Augustiner Breu, ein Stammgast im Gespräch. Ich war in der Schweiz. Meine Tochter ist verheiratet in der Schweiz. Da sieht man erst, was wir alles nicht mehr haben seit 3 Jahren. Keine Mühle, kein Butter, kein Bier, kein Tee, kein Kaffee, keine gescheite Wurst, kein Saufen, kein anständiges Gewand, kein ordentliches Leintuch, keine neuen Stiefel, nichts zum Rauchen. Sagen Sie selber, Herr Professor, was haben wir denn? Nichts als wie ein Satz. Trinkt. Da sieht man erst, was die Doktor für Rindviecher sind. Das Bier hat nicht den geringsten Nährwert. Wenn wir ein gescheites Bier hätten und eine richtige Fleischsuppe, dann hätten wir gleich wieder unsere Friedensbeich. Eugen Levinet, der Führer der Kommunisten, und Ernst Toller treffen sich am Monopteros. Levinet. Haben Sie die Bourgeoisie entwaffnet? Toller. Die Bekanntmachungen sind angeschlagen. Wir haben die Waffen in 24 Stunden. Levinet. Sind die Großgrundbesitzer enteignet? Toller. Wir erwarten einen Bericht von Gandorfer in dieser Frage. Levinet. Gandorfer hat erklärt, Grundstücke bis zu 1000 Tagwerk dürfen nicht enteignet werden. Toller. Ich weiß nicht, wie viel Boden der Landwirt braucht, damit er existieren kann. Wenn es Sie interessiert, Gandorfer besitzt gerade 1000 Tagwerk. Wir stehen hinter Gandorfer. Sind die Zeitungen verstaatlicht? Es dürfen keine Hetzartikel mehr gegen uns erscheinen. Bloß noch in ihrer roten Fahne, da sind wir tolerant bis zur Selbstaufgabe. Haben Sie in Bogenhausen und Zollen die Bourgeoisie aus den Villen raus? Arbeiter in die Häuser? Für Wohnungsfragen ist Genosse Hagemeister verantwortlich. Die Kommission arbeitet seit gestern. Haben Sie Geiseln aus der Bourgeoisie genommen? Geiseln, nein, keine Geiseln. Man soll uns nicht vorwerfen, dass... Nein. Haben Sie das Bankgeheimnis aufgehoben? Nein. Die Privatkonten sperren lassen? Das System von Silvio Gesell sieht ja eine grundsätzliche Neuordnung des Finanzwesens vor. Was er jetzt sagt, versteht er nicht. Wir werden aber zur absoluten Währung übergehen. Die Kleinsparer sind aber nervös geworden wegen ihrer Finanzpolitik. Leider. Durch das Gerücht, wir würden die Konten der kleinen Sparer beschlagnahmen. Warum klärt man die Bevölkerung nicht auf? Sind wir dabei. Wir haben einige Leute zu den Banken geschickt. Hat man die Löhne der ungelernten Arbeiter und der Landarbeiter verdoppelt? Das wäre doch zu schematisch. Natürlich werden wir ein neues Lohnsystem auf... Levinet, Sie sind Berufspolitiker, ich nicht. Ich habe auch gar nicht den Ehrgeiz, Berufspolitiker zu sein. Ich bin an diesen Platz gestellt worden, weil man mich brauchte. Die Arbeiter brauchten einen Führer, darum bin ich hier. Sie haben die revolutionäre Erfahrung und darum brauchen wir Ihre Mitarbeit. Levinet hat einen Zettel aus der Tasche gezogen. Darf ich Ihnen das vorlesen? Ein Telegramm Ihres Dr. Lipp. An Lenin? Von der Funkstation eine Abschrift. Sie bespitzeln uns also. Es enthält Ihr komplettes Regierungsprogramm, Herr Toller, formuliert durch Ihren Volkskommissar für das Auswärtige, Herrn Dr. Lipp. Was hat Lipp mit der... Levinet liest vor. Proletariat Oberbayerns glücklich vereint, Sozialisten plus Unabhängige plus Kommunisten fest, als Hammer zusammengeschlossen, mit Bauernbund einig, eine recht optimistische Interpretation der Lage. Bamberg, Sitz des Flüchtlings Hoffmann, welcher aus meinem Ministerium den Abortschlüssel mitgenommen hat. Ich lese korrekt. Die Politik, deren Handlanger Hoffmann ist, geht dahin, uns vom Norden her abzuschneiden und uns gleichzeitig bei der Entente als Bluthunde zu verdächtigen. Dabei triefen die haarigen Gorilla-Hände Noskes von Blut. Wir erhalten Lebensmittel in reichen Mengen von Italien. Wir wollen den Frieden für immer. Immanuel Kant vom ewigen Frieden 1795, Thesen 2 bis 5. Toller reißt ihm das Blatt aus der Hand. An wen soll der Lipp das geschrieben haben? Levinet. Oh, Verzeihung. Es ist adressiert an den Genossen Papst Petersdom, Rom. Die Witwe von Eugen Levinet schreibt in ihren Erinnerungen. Hast du Geld? Fragte mich Levinet, als wir das Lokal verließen. Ich halte mich kaum aufrecht. Wir könnten eine Stunde im englischen Garten spazieren fahren. Es ist Frühling. Frühling. Und wer weiß? Wir stiegen in einen Wagen. Nach einer Weile fing Levinet unvermittelt an, ein russisches Volksgedicht leise herzusagen. Sag, ach, melde meiner jungen Frau, dass ich genommen eine andere, ich hab gefreit den frühen Tod. Und als ich fassungslos weinte, zitterte auch Levinets Stimme. Es war sein letzter Frühlingsspaziergang. Reichspräsident Ebert telefoniert mit seinem Kriegsminister Noske. Ebert. Sagen Sie mal, Noske. Noske, ja, Herr Reichspräsident. Die Münchner Vorgänger, Noske, machen mir von Tag zu Tag mehr Sorge. Was schlagen Sie vor? Sollen wir intervenieren? Tja, die Regierung Hoffmann hat uns bisher nicht um Hilfe gebeten. Aber wir können doch nicht länger zusehen, Noske. Hoffmann sagt, die Missstimmung in München wächst. Er hofft, die Bande wird durch einen Putsch beseitigt. Und wenn der schief geht, Noske, dann schaffen wir das mit der Reichswehr. Wie lange brauchen Sie denn dazu, schätzungsweise? 5 bis 6 Tage. Danke, Noske. Herr Reichspräsident. Englischer Garten, Toller auf einer Bank stehend, spricht zu einer Gruppe von Leuten, die ihn erkannt haben. Freunde, Genossen, da sagen die Realpolitiker, das ist nicht realpolitisch, was wir machen wollen, das ist bloß Schwärmerei. Eine Welt, wie wir sie uns vorstellen, die gibt es nicht. Immer wird es Kriege und Ausbeutung und Not geben. Seht euch die Leute an, die das sagen. Sie haben mit ihrer Realpolitik den Krieg gemacht und verloren. Und Narren und Schwärmer wie Kurt Eisner haben den Frieden gemacht. Und die Realpolitiker wieder haben den Eisner umgebracht. Jetzt sind wir dran. Sind wir Schwärmer? Wir verstehen nicht so viel wie die von diplomatischen Taktiken und von der Ausnutzung von Wirtschaftskrisen. Aber wir haben eine große und unüberwindliche Waffe, unser Wollen und unseren Glauben und unsere Vorstellung von einer Welt, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende hat. Eine alte Frau zeigt mit dem Finger auf Toller und ruft: Der erste sozialdemokratische Jesus von Nazareth. Schwabinger Brettelbühne, mühsam am Klavier. Publikum an Tischen. Mühsam spielt eine Kadenz Der Lampenputzer, der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. Gelächter. War einmal ein Revoluzer im Zivilstand, Lampenputzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schreit, ich Revoluze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten auf der Straßen mitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Ein älterer Arbeiter am Biertisch steht auf. Du bist ja selber bloß ein Lampenputzer, mühsam, und wir Deppen müssen es dann ausbaden. Mühsam dann die Deppen. Mühsam. Ich war schon öfter im Gefängnis als du, Genosse. Mann mit bayerischem Hut. Aber ihr habt ja haptig den Sinn mit eurer Menschheitsbeglückung. Ihr seid bloß unzufrieden mit den bestehenden Verhältnissen. Aber weiter habt ihr nichts in Sicht, überhaupt nichts. Kleiner, dünner Mann. Nichts Konstruktives. Grantiger Mann. Ruhe, weiter mit der Musik. Mann mit Glatze. Aber das sind Ansätze, dass überhaupt der Mensch anfängt, dass er sich Gedanken macht, dass er überhaupt merkt, was gespielt wird. Mann, der sich wichtig macht. Der Amerikaner, der wird das gar nicht zulassen. Das sage ich euch, der hat seine Dollar investiert. Legt den Arm um die Kellnerin. Na, Anni, wie ist es mit der Kollektivierung der Mutterbrust? Kellnerin wehrt ihn ab. Kollektiviert wird nicht, Gelächter. Mühsam spielt und singt weiter. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei noch Lampen putzt. Kurz darauf machten die Sozialdemokraten einen Putschversuch in München. Der misslang. Mühsam wurde bei diesem Putschversuch nach Bamberg verschleppt und nach dem Scheitern der Räterepublik zu 14 Jahren Haft verurteilt. Nach 1933 kam er in das KZ Oranienburg. Den SS-Leuten gefiel das Gesicht des armen Mühsam nicht. Sie hängten ihn auf. Der entlassene Verwalter der Residenz, Gradl, erinnert sich an die Tage der Räterepublik. Das Lastauto, 6 Tage war es hinterstellt, direkt vor meiner Dienstwohnung. Ich habe die Herren Chauffeure, die sind da herumgesessen, die Roten, die Herren Chauffeure, die habe ich mehrmals ersucht, sie möchten doch wegfahren. Aber die haben sich nicht gerührt, sind einfach sitzen geblieben. Da bin ich zu Herrn Geheimrat Höglauer gegangen, der war noch im Amt, und habe ihm gesagt, Herr Geheimrat Höglauer, Ich möchte Sie bitten, das Lastauto entfernen zu lassen, wegen der Leichen. Die liegen schon ein paar Tage darauf. 6 Tage sind es jetzt und sie fangen schon stark an zu riechen. Da hat der Herr Geheimratsregler erwidert, das kann er nicht, weil die Roten ihm nicht folgen. Und das kann ich doch eher, weil die Leute kenne ich. Und ich habe bei Ihnen eine Autorität als Schlossverwalter. So hat er sich geäußert, wenn Sie auch immer Hausmeister zu mir sagen. Ich war ja nie Hausmeister. In dem Palais hat es ja niemals einen Hausmeister gegeben. Ein Bein hat hochgestanden, hinten auf dem Auto, direkt hoch, mit einem Lackschuh. Direkt hoch. Ich habe gesagt, es wird mir nicht besonders schwer fallen, sofern ich den Chauffeuren Zigaretten geben könnte. Der Herr Geheimrat Hegler hat darauf erwidert, geben Sie ihnen halt welche. Das kann ich nicht, Herr Geheimrat Hegler, habe ich gesagt. Ich besitze keine, aber ich wüsste schon, wo ich welche bekomme. Die sind bloß sehr teuer. Da hat der Herr Geheimrat sofort geantwortet, schauen Sie, Gradl, dass Sie Zigaretten bekommen und was Sie kosten, bezahle ich. Hauptsache, dass die Toten weiterkommen. Bei der Nacht sind die Roten auf das Lastauto gestiegen und haben den Toten teilweise sogar Schuhe und Kleider ausgezogen. Da bin ich zum Roten Garnisonsrat, weil ich schon gewusst habe, dass der Zigaretten hat. Eine Schachtel mit 100 Stück habe ich verlangt und gefragt, was sie kosten. 20 Mark hat der Garnisonsrat gesagt. Dann bin ich wieder, jetzt habe ich in Heimrat Höglauer gegangen und habe ihm dieses mitgeteilt, worauf er mir sofort die 20 Mark gegeben hat. Mit diesem bin ich wieder zum Garnisonsrat und habe mir eine Schachtel Zigaretten sowie eine Quittung über 20 Mark geben lassen. Dann bin ich mit der Schachtel Zigaretten zu den Chauffeuren, habe ihnen gesagt, wenn Sie die Toten zum Ostfriedhof fahren, bekommen Sie 100 Zigaretten. Ah, die wollen wir erst sehen, haben die Chauffeure gesagt. Wir glauben nur, was wir sehen. Da habe ich ihnen die Zigaretten gezeigt. Das hat gewirkt wie ein Blitzschlag. Sie haben gleich die ganze Schachtel haben wollen. Ich habe aber gesagt, die Hälfte bekommen Sie gleich, das waren 50, und die andere Hälfte, wenn Sie wiederkommen, nach getaner Arbeit. Da sind Sie abgefahren. Nachher habe ich den Obmann vom Friedhof angerufen, weil den kenne ich von früher, nicht vom Krieg. Er soll das Tor aufmachen, sonst laden Sie die Toten auf der Straße ab. So wenig Ehrfurcht des Todes haben Sie gezeigt, dass Sie das Hinterbrett hochgezogen haben und den Kasten vom Auto hochgekurbelt, sodass die Toten heruntergerutscht sind. Wie Sie weitergefahren sind, hat es noch einem den Kopf zerdrückt und ein Arm ist im Rad hängen geblieben, dass er abgerissen ist. Nachher haben Sie gleich die Zigaretten verlangt. Die habe ich Ihnen gegeben. Und Sie haben gesagt, wenn ich wieder was zu fahren habe, sind Sie sofort bereit. Eins möchte ich bloß wissen, ob der Herr Geheimrat Hegler die verauslagten 20 Mark, ob man die zurückerstattet hat. Eine Ordnung wie früher, in dem Sinn, wie man sagt, Ordnung, das gab es ja nicht mehr. Matthäser Breu. Nach dem gescheiterten Putschversuch der Sozialdemokraten hält Levinet eine Rede in der Räteversammlung. Unter der Regierung Toller ist es möglich, dass eine Handvoll Banditen nachts in die Häuser dringt, Leute herausholt und nach Bamberg verschleppt. Fast wäre denen der Putsch gelungen, wenn die Arbeiter nicht aufgepasst hätten. Bravo, Münchner Arbeiter! Ihr habt in dieser Nacht den Realitätssinn und die Tatkraft gezeigt, die diesen Schwabinger Möchtegern-Sozialisten abgeht. Die reden und regieren weiter. Die haben in dieser Nacht nicht mal die Stiefel der weißen Banditen auf dem Pflaster gehört. Wahrscheinlich haben sie sich die Ohren zugehalten. Sie hören ja sowas nicht gern. Bloß keinen Ärger. Das sollen dann die Kommunisten ausbaden. Sie schwätzen weiter von Frieden und Menschenliebe. Und dabei behaupten sie noch Toller und Genossen, sie stehen auf der Seite der Arbeiter. Etwa nicht? Das haben sie gesagt, ja. Auf der Seite der kämpfenden Arbeiter. Wir haben ja noch keine Sowjetrepublik, die fest und gesichert dasteht. Sondern wir müssen kämpfen. Die Erfahrungen der russischen Revolution haben doch gezeigt, wie wichtig es ist, sofort die Arbeiter zu bewaffnen. Kein Blutvergießen, um Gottes Willen, ruft der empfindliche Student Herr Toller. Die Moral verbietet ihm zu töten. Was für eine Moral denn, müssen wir da noch fragen. Eine Moral, die ihm vorschreibt, keine bewaffnete Aktion gegen die Mörder unserer Revolution? Wo hat er diese Moral denn her? Wer ist ihm denn dafür dankbar? Wir? Wir nicht. Wir denken da an das Wort unseres Karl Liebknecht. Eure Ehre ist nicht unsere Ehre. Uns interessiert nicht die Moral der Bourgeoisie und nicht die Moral des Herrn Toller. Was der Revolution nützt, das ist für uns moralisch. Und empfindlich sind wir auch, Herr Toller. Da nämlich, wo wir sehen, dass man Menschen ausbeutet und unterdrückt und auf die Schlachtfelder schickt um des Profits willen. Genosse Toller kann kein Blut sehen, da wird ihm übel, schlimm für ihn. Denn durch sein leeres Gerede wird er bald das Blut der Arbeit auf den Straßen Münchens vergossen sehen. Schwärmer und Narren habt ihr in der Führung. Da schwärmen sie immer von einer besseren Welt und jetzt sagt man ihnen, handelt. Und da sind sie furchtbar erschrocken. Man hat sie aufgeweckt und jetzt laufen sie kopflos herum und heben abwehrend die Hände. In Russland, Genossen, haben wir mit diesem gefährlichen Narren kurzen Prozess gemacht. Heichert, abservieren an die Wand. Erregung unter den Arbeitern. Zwischenruf, wir sind doch nicht in Russland. Weg mit ihnen, weg, bevor es zu spät ist. Und macht endlich ernst mit der Bewaffnung der Arbeiter. Geht auf die Straße, öffnet die Safes, holt euch, was ihr braucht. Noske hat in Berlin erklärt, er wird mit den Münchner Tollhäuslern aufräumen. Er hat bereits mit den Tollhäuslern aufgeräumt, in anderen Städten. Er hat die Arbeiter in Bremen, in Berlin, in Sachsen zusammenschießen lassen. Wenn ihr nicht das gleiche Ende wollt, wehrt euch! Die Kommunisten übernehmen die Macht. Levenet lässt Toller verhaften. Keller im Matheser. Levenet und der verhaftete Toller. Levenet. Wir haben gehört, Sie wollten verhandeln. Toller. Natürlich. Mit den Kommunisten. Mit den Weißen? Wer sagt das? Ein Gerücht. Infam. Wer bringt denn solche Lügen auf? Sie doch, nur Sie. Ein Gerücht unter den Arbeitern. Natürlich möchte ich nicht behaupten, dass Sie jetzt, wo es ernst wird, auf diese Weise Ihr Leben retten wollen. Levenet? Das ist auch gesagt worden. Wer? Namen, Namen. Wir dachten, es würde in Ihrem Sinn sein, wenn wir Sie in dieser verfahrenen Situation... Wie verfahren Sie ist, wissen Sie wohl recht gut. Ihre Schuld, Levenet. Wenn wir Sie von Ihrer Verantwortung entlasten. Man fängt mich auf der Straße ab, zerrt mich in diesen Keller, sperrt mich ein, um mich zu entlasten. Die Märtyrerrolle steht Ihnen doch gut. Toller Stumm geht erregt auf und ab. Schreiben Sie nicht ein Drama drüber? Toller antwortet nicht. Levenet merkt, dass er einen Fehler gemacht hat, lenkt ein. Entschuldigen Sie, Toller. Toller antwortet nicht. Wir haben die Macht nicht gewollt, sie ist uns zugefallen. Verhaftungen, Tribunale, Generalstreik. Epp steht vor Dachau. Sie kriegen in den nächsten Tagen Verstärkung. Wenn wir sie jetzt angreifen und schlagen, haben wir das ganze Hinterland frei bis Augsburg und Ingolstadt. Wir holen uns ganz Südbayern zurück. Die Rote Armee, ein undisziplinierter Haufen. Den Oberbefehl hat jetzt Egelhofer. Egelhofer, ach ja. Aber draußen, die Mannschaften an der Front. Blutvergießen, Krieg, das alles wieder. Die Mannschaften brauchen einen Führer in Dachau. Einen, an den sie glauben. Woran glauben Sie, Levenet? Sagen Sie mir das. Ich glaube an den Sieg des Proletariats. Heute? Morgen? Wann denn? Nehmen Sie den Posten an? Egelhofer, Oberkommandierender der Roten Armee, ausgerechnet. Auf meinen Vorschlag. Wie das alles endet, ich sehe das doch, es läuft alles darauf zu. Mord, sinnloser Mord. Die Weißen organisieren ihn schon seit einiger Zeit. Sie erpressen mich, Levenet. Sie kommen her und setzen mir einfach die Pistole auf die Brust. Aber Toller, meinen Sie das im Ernst? Wenn Sie sich erpresst fühlen von mir, das will ich nicht. Ich dachte, wir hätten ein gemeinsames Interesse, einen gemeinsamen Kampf. Erpressen will ich Sie nicht. Bitte, Sie sind frei. Frei? Sie können gehen, wohin Sie wollen, Toller. Dann schießen Sie doch lieber gleich, nicht auf der Flucht, gleich, schießen Sie! Sie müssten sich einmal entschließen, politisch zu denken. Alles, was ich gesagt und getan habe, ist doch politisch. Deshalb hat es ja auch so auf die Massen gewirkt. Ich meine, kommunistisch. Robespierre! Nicht so hoch. Dann machen Sie diesen Generalstreik und dann machen Sie immer weiter kaputt und kaputt. Allerdings, Toller, allerdings wollen wir kaputt machen. Vollständig. Nämlich den Staat, diese Maschinerie, die die Bourgeoisie so sorgfältig gepflegt hat, um ihre Profitherrschaft damit zu sichern. Wenn wir es zulassen, dass dieser Staat in seiner Grundstruktur erhalten bleibt, wenn wir nur, was Sie wollen, Toller, nur ein paar gesetzliche Änderungen vornehmen, um eine sogenannte sozialistische Ordnung herzustellen, dann haben wir in kürzester Zeit wieder ganz und gar den alten Staat und den alten Kastengeist und die alte Bürokratie und diesmal mit dem Wort sozialistisch sanktioniert. Und dann dauert es nicht lange, bis irgendein neuer Cäsar im Namen des Sozialismus Europa in Brand steckt. Also dürfen wir nicht aufhören zu zerstören, bis wir auch nur den Gedanken an diesen Staat in den Hirnen zerschlagen haben. Möglicherweise gehen ein paar Köpfe dabei kaputt und das allein beunruhigt sie offenbar, Toller. Nur das. Mich selbst opfern ja, aber andere. Später dann werden wir aufbauen, nämlich unser Sowjetsystem. Sehen Sie doch einmal nach Russland. Da haben Sie es doch vor Augen, wie es funktioniert. Wenn aber Noske in Dachau und wir bloß mit 10.000 Mann... 22.000! 22.000 mit schlechten Waffen. Man wird uns das vorwerfen. Die Gerichte der Bourgeoisie? Ich bin kein Verräter, Levinet. Für uns Kommunisten besteht das Verbrechen nicht darin zu opfern, sondern zu zweifeln, Toller. Ich habe vielleicht zu viel gewollt. Ich habe eine Vision gehabt von einer neuen Welt. Gehen Sie nach Dachau, Toller? Ich fühle mich mit den Arbeitern solidarisch. Präziser. Sie gehen an die Front? Wenn es sein muss, will ich mit den Arbeitern untergehen. Untergehen wollen wir nicht. Wir wollen siegen. Siegen, das Wort. Sie nehmen an? Und wenn es schief geht? Es gibt Niederlagen, die endgültig sind, wenn wir jetzt kapitulieren, ohne Kampf. Und es gibt eine Niederlage, die ist nur ein aufgeschobener Sieg. Toller will auf ihn zu, Levinet weicht aus, öffnet die Tür, Toller ab. Levinet. Schauspieler. Polizeiwache, Posten mit roter Armbinde. Auf einer Bank sitzt wartend ein zierlicher älterer Mann, in einem kaftanähnlichen Mantel. Der Mann auf der Bank. Wenn Sie möchten hören, eine Geschichte? Rotgardist, der sein Gewehr putzt. Politisch? Oh, eine schöne Geschichte. Rotgardist putzt wortlos sein Gewehr weiter. Also, ich bin einmal gewesen zu Gast auf dem Gute von dem Herrn Baron von Salosiecki. Feiner Mensch, der Herr Baron. Geh scheiß auf dein Baron. Entschuldigen Sie, Gittigst. Ich will erzählen, wie wir da sitzen in der schönen Sommernacht. Es ist sehr schön, sehr friedlich. Da kommt der Knecht gerannt und ruft, die Schweine sind weg. Es waren dann die 150 Stück. Nun, was wollen Sie? Wir sehen in den Stall, da sind sie nicht. Wir sehen in den Gurten, da sind sie nicht. Wir sehen in die Gemüsebeete, da sind sie nicht. Nun, ringsherum ist gewesen alles nächtlich. Da ist der Herr Baron von Salodiecki, sonst der gefasste Mann, ist er geworden sehr ängstlich, nämlich sie waren wert, dass ich nicht liege, 7.000 Rubel. Oh. Aber der Oberst Malakow ist ein intimer Freund von dem Herrn Baron von Salosiecki, sagt er, begütigen, mein lieber Freund, verlass dich auf den Oberst Malakow. Nun ist er sehr geschäftig, macht eine militärische Berechnung, wie man so sagt, eine Strategie, wie sie jetzt wollen, einfangen die Tiere. Alle zu Pferde. Ich habe auch müssen zu Pferde sitzen. Hierhin ist einer geritten, dahin ist einer geritten, jeder ist geritten. In eine andere Richtung, so ist gewesen die Strategie von dem Herrn Oberst. Aber was wollen Sie? Oberst wird doch sein bedeutend Krieger als 80 Schweine. Er wird sich schon überlisten. 3 oder 4 Stunden sind wir geritten in der finsteren Nacht. Was soll ich Ihnen erzählen? Da sehe ich auf einmal ein Licht, eine Feier vom Gutshof. Das will besagen, die Schweine sind wieder zurück im Stall. Gott sei Dank reite ich auch zurück. Da sind sie, die Schweine, und der Herr Oberst ist auch wieder zurück auf seinem Pferd, sehr stattlich. Aber wer hat sie nur aufgefunden? Der Herr Oberst nicht und der Herr Baron von Salosiecki nicht. Und keiner hat sie gefunden mit der Strategie von Herrn Oberst, sondern der Boris hat sie gefunden. Nur wer ist Boris? Boris ist, wie man so sagt, blöd. Ein blöder Mensch, den man nicht kann gebrauchen für eine vernünftige Tätigkeit. Und wie hat er sie gefunden? Haben sie ihn gefragt, wie ist das möglich? Dann sagt der Boris, ich bin gegangen in den Stall, habe mich gelegt in das Stroh, habe die Augen zugemacht und gefehlt. Gefehlt? Wo ist denn Boris gefehlt? Gefehlt, sagt der Boris. Wenn du nur wärst, das Schwein und die Tier von dem Stall, wer aufgelassen, wohin möchtest du dann laufen? Zum Fluss. Und der Boris ist gelaufen zu dem Fluss und da waren sie. Nun sehen Sie, Herr Leutnant, so ist gewesen die Strategie von dem Herrn Oberst und so ist gewesen der Boris. New York 1939, Konferenzzimmer in einem Hotel, alte Damen. Toller beendet seinen Vortrag. For today again, the cry is ringing out. The barbarian is outside the gates. We all are treated without exception. The fate of our times depends on the responsible decision of every one of us. Tua res agitur. Your cause is at stake. Our common cause is at stake. Erste Dame. Is it true, Mr. Toller, that you have been in a lunatic asylum? Zweite Dame. I've read your swallow book, Mr. Toller. Dritte Dame. Are you writing a new play, Mr. Toller? Toller, bitte. Erste Dame übersetzt. Schreiben Sie ein neues Drama, Mr. Toller? Toller, yes, but... Vierte Dame. Do you think, Mr. Toller, there will be another revolution in Germany one day? Im Frühjahr 1939 hat sich Ernst Toller im Hotel Mayflower in New York erhängt. Im Kriegsministerium. Der Oberkommandierende der Roten Armee, Egelhofer, in Matrosenuniform. Es werden Geiseln reingeführt. Egelhofer. Name? Gefangener. Prinz Thurn und Taxis, Gustav Franz Maria. Es liegt eine Verwechslung vor mit einem Vetter von mir, der mit der Thule-Gesellschaft in Verbindung stand. Hab mal ausgeräumt, die Thule, die Herren Barone, die antisemitische Pestbude. Zum nächsten Gefangenen. Du? Deike. Beruf? Kunstgewerbezeichner. Kunstgewerbezeichner. Antisemitische Hetzblätter. Hat sie aufgehört jetzt? Ich habe damit nichts zu tun, bitte. Professor Berger will vortreten. Herr Kommandant Egelhofer, ich bin selbst Jude. Egelhofer. Der feige Hund, der Toller. Der feige. Zu einem Rotgardisten. Hast du das gehört? Jetzt geht er nicht weiter vor in Dachau. Der Toller. Kann es nicht verantworten. Da hast du einen Sieger von Dachau. Einen Kasper haben sie zum Kommandeur gemacht, mit seinem seidenen Halstuch. Der Kasper, der Studierte, dem zeige ich es jetzt, nachher kann er studieren, der feige Hund. Zu dem letzten Gefangenen in der Reihe, der ein Halstuch trägt. Du? Der Gefangene. Freier von Teuchert aus Regensburg. Egelhofer reißt ihm das Halstuch ab. Runter mit dem Halstuch, Herr Freiherr! Mit einem Blick auf die Gräfin. Die Dame? Die Gräfin zögert mit der Antwort. Der Gefangene neben der Gräfin rasch. Freier von Seydlitz, Freier von Seydlitz. Gräfin hat nun auch Mut und sagt, Gräfin Westarp. Egelhofer. Auch von der Thule. Professor Berger. Professor Berger, ich bin Kunstmaler von der Akademie. Hat sie ausstudiert mit der Akademie? Gefangener neben Professor Berger. Ich bin bloß Gepäckträger, bin ich vom Beruf bei der Reichsbahn und ich habe bloß mit meinem Handwagen, weil es zufällig geregnet hat, gestern zufällig habe ich... Name? Professor Berger drängt sich vor. Herr Kommandant Egelhofer, ich möchte mir die Frage erlauben, wieso ich verhaftet worden bin. Ein Soldat steht stramm. Name habe ich gefragt. Gefreiter Linnenbrüger. Egelhofer zum zweiten Gefangenen in Uniform. Name? Zweiter Soldat steht stramm. Gefreiter Hindorf. Ich war in Kiel dabei, seinerzeit, bei der Meuterei, wie wir gemeutert haben. Gegen die Herren Offiziere haben wir gemeutert. Die Offiziere, das sind alles Verbrecher. Gern observiert. Nachher, wie es geil war, da haben wir müssen antreten auf dem Hof. Alles, was noch da war. Da hat er kommandiert. Stillgestanden. Der Kommandant, da sind wir stillgestanden. Jeder Siebte wird standrechtlich erschossen, hat es geheißen. Da hat er kommandiert. Abzählen. Da habe ich gedacht, das ist gewiss der neben mir mit sieben, mein Nebenmann, ein Mecklenburger, ein ganz junger Bursch war es. Ich bin es aber selber gewesen. Sieben, habe ich gebrüllt, ganz automatisch. Der Mecklenburger hat in die Hosen geschissen gehabt, zu dem Gefeiten. Jetzt denkst, wenn sie nur umgelegt hätten, den Egelhofer, Gefeiter. Nein? Lüg nicht, Mensch! Euer Militarismus, der hat sich abgewirtschaftet. Jetzt sind wir dran, für alle Zeiten. Während weiße Truppen und Freikorps schon von allen Seiten in die Stadt eindringen, hält die Räteregierung im Wittelsbach-Palais ihre letzte Sitzung unter Leitung von Levinet. Levinet mit einem Schriftstück. Ein Brief von Landauer. Reichert. Wieder mal eine Sonntagspredigt. Paulukum. Es ist ja auch heute Arbeitersündig, 1. Mai. Granateinschlag, nah. Reichert. Die Predigen für die Schwerhörigen. Gandorfer. Lang halten wir uns nicht mehr da herin. Levinet liest vor. Ich habe mich um der Sache der Befreiung und des schönen Menschenlebens willen der Räterepublik zur Verfügung gestellt. Sie haben meine Dienste nicht mehr in Anspruch genommen. Inzwischen habe ich sie am Werke gesehen. Ich habe gesehen, wie im Gegensatz zu dem, was sie Scheinräterepublik genannt haben, ihre Wirklichkeit aussieht. Ich verstehe unter dem Kampf, der Zustände schaffen will, die jeden Menschen gestatten, an den Gütern der Erde und der Kultur teilzunehmen, etwas anderes als sie. Reichert, hör doch auf mit dem Quatsch, Eugen. Levinet liest weiter. In ihren Werken sehe ich, um es kurz zu machen, wir müssen auf den Genossen Landauer in Zukunft verzichten. Das wird uns nicht schwer fallen. Er zerreißt den Brief. Toller kommt aufgeregt herein. Geiseln sind ermordet. Man hat Geiseln ermordet. Paulukum, der in sich versunken da saß, fährt auf. War hat gemordet? Im Luitpold-Gymnasium sind Geiseln erschossen worden. Nur mal Piano, Toller. Das ist Mord, ihr seid alle Mörder. War hat das gemacht, war. Wie vom Egelhofer wahrscheinlich. Wen macht man dafür verantwortlich? Nur mal immer mit der Ruhe, wie viele sind's denn? 11. Auf dem Schulhof liegen sie. Was für eine Sorte? Von der Thule-Gesellschaft. Die waren dort im Keller. Geiselmord. Die Revolution besudelt sich mit Verbrechen. Von der Thule würde man was sagen, Toller. Von denen könnte ich noch mehr vertragen. Die habt ihr umgebracht. Unschuldige habt ihr. Unschuldig waren die auf keinen Fall, wenn die von der Thule sind. Wer hat es denn gemacht? Wir alle, Genosse. Ich soll auf einmal unschuldige Menschen ermordet haben. Der Paulukum soll sowas auf sein Gewissen geladen haben. Man hat euch reingeritten, Paulukum, da steht er. Zeigt auf Levinet. Levinet. Toller, hören Sie zu. Wir haben Geduld mit Ihnen gehabt und Sie haben uns in Dachau im Stich gelassen. Der Sieg fiel Ihnen zu, weil die Arbeiter gekämpft haben. Die Arbeiter, nicht Sie. Sie haben sich benommen wie ein Penäler. Und jetzt schreien Sie Mord, weil da ein paar Tote liegen. Keine Arbeiter, sondern Mitglieder einer antisemitischen Schweinebande von Adligen. Die sind eine Pest und die müssen wir ausrotten. Die tun uns nicht leid. Für die sind wir ja auch Banditen. Die denken auch nicht dran, uns zu schonen, wenn sie uns kriegen. Toller in höchster Erregung rennt hinaus. Einer will ihm nach. Toller! Levinet. Der bringt sich nicht um. Der braucht seinen Prozess. Ein Gefreiter erinnert sich an die unruhigen Münchner Tage. Ich wohnte zu jener Zeit noch in der Kaserne des 2. Infanterieregiments. in dem kleinen Stübchen, das die Spuren der Revolution noch sehr deutlich an sich trug. Tagsüber war ich fort, meistens bei dem Schützenregiment 41 und auch in Versammlungen, auf Vorträgen, bei irgendeinem anderen Truppenteil und so weiter. Nur nachts schlief ich in meiner Behausung. Da ich jeden Morgen schon vor 5 Uhr aufzuwachen pflegte, hatte ich mir die Spielerei angewöhnt, den Mäuslein, die in der kleinen Stube ihre Unterhaltung trieben, ein paar Stücklein harte Brotreste oder Rinden auf den Fußboden zu legen und nun zuzusehen, wie sich die possierlichen Tierchen um diese paar Leckerbissen herumjagten. Ich hatte in meinem Leben schon so viel Lot gehabt, dass ich mir den Hunger und daher auch das Vergnügen der kleinen Wesen nur zu gut vorzustellen vermochte. Auch am Morgen, nach einer jener Versammlungen, lag ich gegen 5 Uhr wach in der Klappe und sah dem Treiben und Gehusche zu. Da ich nicht einschlafen konnte, erinnerte ich mich plötzlich des vergangenen Abends und nun fiel mir das Heft ein, das mir der eine Arbeiter mitgegeben hatte. So begann ich zu lesen. Es war eine kleine Broschüre, in der der Verfasser eben dieser Arbeiter schilderte, wie er aus dem Wirrwarr marxistischer und gewerkschaftlicher Phrasen wieder zu nationalem Denken gelangte, daher auch der Titel Mein politisches Erwachen. Hitler, Mein Kampf. Luitpold-Gymnasium, Nacht, der Schuldiener kommt. Toller. Die Kellertür aufmachen, Mensch. Trommelt gegen die Tür. Schuldiener leuchtet Toller mit der Taschenlampe an, erschrocken. Ja, hab ich die Ehre, mein Herrn Toller? Ist da noch jemand? Ich habe mir nie etwas gegen die Räterepublik zu Schulden kommen lassen, insofern. Frau des Schuldieners kommt. Toller packt den Schuldiener. Die Tür auf, Mensch. Ich bin bloß der Schuldiener. Die Frau. Bringen Sie meinen Mann nicht um, er darf keine Aufregung haben, er ist herzkrank. Schuldiner. Den Schlüssel haben Sie mitgenommen. Toller zu der Frau. Sind da unten noch Menschen? Schuldiner, die sind erschossen worden, Herr Toller, standrechtlich. Da hinten auf dem Hof. Da liegen sie an der Mauer, aber gesehen haben wir nichts. Die Frau, gehört haben wir es bloß. Schuldiner, wir wohnen da oben seit 29 Jahren. Die Frau, einer hat noch eine Zigarette geraucht vorher. Toller, helfen Sie mir. Sie brechen die Tür auf. Licht machen. Schuldiner, das elektrische Licht funktioniert nicht insofern. Sie haben doch die Taschenlampe. Die Frau, ja, eine Taschenlampe hast du, Paul. Schuldiner, habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Er leuchtet mit der Lampe in den Kellereingang. Toller ruft hinunter. Rauskommen! Die Frau, Jesus, Maria und Josef. Schuldiner, die sind jetzt alle tot, Herr Toller. Insofern die Konterrevolutionäre. Da hinten! Die Frau, schießen nicht, Herr Toller, mein Gott, ihr armen Leid. Raus da, ich will Sie nicht erschießen, Mann, kommen Sie raus! Ein älterer Mann kommt aus dem Keller. Ich, raus mit dir, auch einer von der Thule, antisemitische Hetze. Wegen dem Regen, ich hab... Sind noch andere unten? Nein, da, tot. Hau doch ab, Mensch! Der Mann bleibt starr stehen. Nein, du bist frei, Mensch! Ich hab das Plakat. Lauf doch! Es hat geregnet vorgestern, und da habe ich meinen Wagen mit dem Plakat, das habe ich abgerissen. Lauf doch! Zugedeckt vom Toller, ein Plakat vom Toller. Was für ein Plakat, Mensch! Die Frau, schießen nicht, ich habe ja gehört, Sie sind menschlich, Herr Toller. Der Mann entsetzt. Der Toller sind Sie? Toller, ja! Der Mann rennt fort. Die Frau betet hastig. Jesus, Maria und Josef, erbarme dich unser, bestrafe uns nicht mit unseren Sünden. Schuldiner, wir sind gute Sozialdemokraten, Herr Toller. Besorgen Sie einen Wagen, rasch, die Toten müssen fort. Schuldiner, die Weißen sind ja schon in Giesing. Ins Krankenhaus, in die Nussbaumstraße. Die dürfen Sie hier nicht finden, das gibt ein Blutbad unter den Arbeitern. Schuldiner, mit denen, wo hier erschossen worden sind, haben wir nichts zu schaffen, Herr Toller, insofern. Toller, anfassen! Schuldiner rührt sich nicht. Das ist ein Befehl! Die Frau bemerkt jetzt Tollers Hilflosigkeit. Paul, da fasst du nicht an, nachher kommst du vor ein Standgericht deswegen. Schuldiner zieht sich zurück. Ich wasche meine Hände in Unschuld, Herr Toller. Toller, hab ich Sie denn umgebracht? Stehen Sie doch nicht so da, glotzen Sie doch nicht so. Soll ich Sie denn allein wegtragen auf meinem Rücken? Es kommen Leute, Fenster werden hell. Stimme, was ist denn? Eine Nachbarin. Da ist noch einer von den Bolschewiken. Zweiter, heute ein Fest. Stimmen. Licht machen, Licht machen. Eine Fistelstimme. Der Toller ist es. Toller. Ich habe es nicht getan. Er läuft weg. Stimme, los, sie nicht raus aus dem Hof. Andere Stimme. An der Mauer. Einige Männer verfolgen ihn. Die Frau des Schuldiners betet. Schuldiner zu seiner Frau. Was betest denn immer? Die Frau. Ich bete für den Toller, dass er verreckt. Wittelsbach-Palais, Schüsse. Levinet und Reichert tragen Akten zusammen und zünden sie an. Reichert. Brennt. Levinet. Das sind alles Idioten, Reichert. Kein einziger hat etwas kapiert. Keiner. Reichert. Die hätten wir eher verkaufen sollen, nicht als bei Ladenschluss. Nun kriegen wir nichts mehr für. Levinet sieht ihn an. Und wir zwei? Reichert. Zwei für ihren Groschenäugen. Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Wenn sie geschnappt werden, sind sie dran. Keine Bange. Mich kriegen die nicht. Sie verbrennen Akten. Levinet. Was sind Sie eigentlich vom Beruf, Reichert? Gelernt habe ich Kellner. Haben Sie eine Frau? Kinder? Dank der Nachfrage. Damit habe ich mich nicht belastet. Meine Frau versucht mit dem Kleinen, mit dem Fahrrad, einen Granateneinschlag. Levinet, furchtbar erschrocken, duckt sich. Reichert, der ruhig geblieben ist. War bloß im Hinterhaus, Eugen. Levinet. Ein momentaner Schock. Es war ein Reflex. Wohin wirst du dir denn verkrümeln mit deiner Frau und dem Kinde? Daran denke ich nicht. Du bist doch menschlich. Nein, nicht für mich. Also was ist nur? Wohin denn? Schweiz. Habe ich mir beinahe gedacht, die ganze Zeit. Ich wollte nicht, Reichert, ich wollte nicht. Und für einen Heldentod ist keiner geschaffen. Du verstehst das falsch. Es geht doch nicht um mein persönliches Leben. Ich habe kein persönliches Leben, Reichert. Die Partei, verstehe. Ich bin doch niemals feige gewesen, Reichert. Immer für die Revolution, immer gehetzt mit falschem Pass im Zuchthaus. Verstehe vollkommen, Eugen. Von Zürich aus setze ich mich mit der Zentrale in Verbindung. Dann wahrscheinlich nach Hamburg und dann geht das weiter. Und ich schmeichle mir, Eugen, mich kannst du auch wieder brauchen später. Einschläge nah. Werde mich melden. Levinet. Granatwerfer! Er läuft geduckt zum Fenster. Reichert. Über die Feuerleiter. Levinet sieht aus dem Fenster. Da drüben, Reichswehr, da drüben. Da stehen sie schon, komm. Levinet rennt weg. Reichert. Mir rochert. Kein Wunder, rocht ja überall. Er zündet sich in Ruhe eine Zigarette an. Na denn. Schüsse. Gefängnis Stadelheim, Küche. Durch ein Fenster und durch die offene Tür sieht man auf den dahinterliegenden Hof, wo zwei gefangene Rotgardisten Holz aufschichten. Der Koch ist an den Kesseln beschäftigt. Ein junger, kränklich aussehender Soldat schält Kartoffeln. Der Koch. Und wo bist du her? Der junge Soldat will aufstehen. Darmstadt. Der Koch. Bleib nur hocken. Von mir brauchst du nicht stramm stehen. Ich bin auch nur ein Mensch, verstanden? Junger Soldat. Waren Sie immer bei der Reichswehr, Herr Unteroffizier? Der Koch. Ich habe mich schon umgesehen, wie ich heimgekommen bin vom Krieg. Da hat keiner gewusst, wo er eigentlich hingehört hat. Bin ich auch einmal bei der Spartakiste gewesen, in der Versammlung halt. Da ging es leger, hat mir eigentlich gefallen. Tode hat es auch gegeben. Aber dann habe ich in die bürgerliche Ordnung zurückgefunden. Darmstadt, da bin ich in Garnison gewesen. Was mir da auf den Kopf gestellt habe, wie heißt die Straße da hinten auf Federi, wo die Mädchen da ist. Hingelsgasse. Gut, Bubsche, kennst du dich aus? Wie alt bist du denn? 17. Ich schon mit 15 angefangen. Mir vom Volk fange früher an. Was ist denn dein Vater? Lehrer. Macht nichts, Bubsche. Major von Gagern kommt, der Koch. Achtung! Der Koch und der junge Soldat stehen stramm. Major von Gagern. Nach was duftet das? Königsberger Klopse, Herr Major. Major prüft die Klopse. Harte Dinger! Aber die Soße, Herr Major, erstklassig. Wenn der Herr Major probieren will und wenn Herr Major die Brille aufsetzt, sehe ich sogar eine schwarze Tube drin. Das ist ein Kaper. Die wird heute Mittag schon ausgelost beim Essenfassen. Major, zum jungen Soldaten. Und Sie? Krank gemeldet, Herr Major. Drücken auf Kosten der Kameraden, wie? Doch, Herr Major. Doch, will ich nicht hören, ja oder nein, sagt der Soldat. Ja, Herr Major, ich habe die Kämpfe in München mitgemacht. Sie sind doch freiwillig. Ja, Herr Major. Extra Schlag für den jungen Koch. Soll er haben, Herr Major. Ein Gefreiter kommt an die Tür und schreit, den Landauer, Holmes, den Landauer. Er bemerkt den Major und steht stramm. Ich melde, Herr Major, dass der Landauer jetzt eingeliefert worden ist, soeben. Grüßt und ab. Major, jetzt fehlt uns nur noch der Toller. Koch, das muss ich mir jetzt angucken. Erster Weißgardist zu Landauer. Geh, den Kommunismus der Frauen hast einführen wollen in München. Landauer, aber das ist doch Unsinn. Ich habe nie etwas dergleichen gesagt. Hab's aber gelesen in der Zeitung. Das ist Hetzpropaganda, das sind Lügen. Jetzt bist feig, gell? Jetzt sagst du nichts mehr. Ich habe immer mit meiner Person vertreten, was ich gesagt habe. Dritter Weißgardist, ein junger Schwuler. Was haben Sie denn gesagt? Landauer zitiert das Matthäusevangelium. Was ich gesagt habe, das habe ich gesagt. Du werd nicht frech! Erster. Ich hätte gar nichts gegen den Kommunismus der Frauen. Landauer. Wir haben gesagt, wir wollen ein sozialistisches Gemeinwesen schaffen mit wahrhaft freien Menschen, eine große und schöne Bruderschaft. Denn frei seid ihr nicht, solange ihr noch im Militarismus verharrt. Wir sind vom Freikorps, keine Militaristen. Verführte seid ihr. Dritter zum Ersten. Ich bin verführt, Franzi. Landauer, man hat euch auf die imperialistischen Schlachtfelder geschickt und ihr habt euch hinschlachten lassen, freiwillig. Dann erst ist das große Erwachen gekommen bei den Besten unseres Volkes und die haben gesagt, nie wieder Menschen gegen Menschen. Erster Weißgardist, die Spartakisten, die sind ja die Schlimmsten. Zweiter, alle Menschen sind gleich, das ist ja undurchführbar. Dritter, Marxismus. Ich bin kein Marxist, ich bin nie Marxist gewesen. Ich hatte leidenschaftliche Kontroversen mit den Marxisten. Lesen Sie doch meine Schrift über den Sozialismus. Marxisten, meine Herren, gibt es heute nur noch in Russland und im Land des Feldwebels, in Preußen. Zweiter. Sozialismus am Arsch. Dritter. Achtung! Der Major kommt. Ich meine, Herr Major, wir haben soeben den Landauer eingeliefert. Major steht vor Landauer. Sie sind also der Landauer. Ja. Der Major sieht Landauer ein paar Sekunden lang stumm an, dann mit einer unerwartet plötzlichen Handbewegung schlägt er ihm die Peitsche ins Gesicht. Geht weiter. Landauer, Blut im Gesicht, tappt nach seiner Brille, die halb heruntergefallen ist. Verrohtes Kriegsvolk, verroht. Dritter. Können Sie noch ein paar Schritte gehen, Herr Landauer? Wohin soll ich? Dort drüben in die Waschküche. Sie gehen mit Landauer weiter. Der junge Weißgardist schlägt Landauer von hinten sein Gewehr auf den Kopf. Landauer sackt etwas zusammen, richtet sich aber wieder auf, fasst mit beiden Händen an den Hinterkopf, hat blutige Hände. Das blutet. Zweiter Weißgardist. Du, tu mich nicht anfassen, stößt ihn weiter. Dritter. Hat dich der Gefangene angefasst? Vierter, kommt gelaufen. Der Oberhetzer, der Landauer! Ich bin kein Hetzer, ihr wisst selbst nicht, wie verhetzt ihr seid. Das sag nur einmal. Weiter bitte. Langsam, mit dem habe ich noch eine Spezialabrechnung. Ein Spezi haben sie in Heidhausen aus dem Hinterhalt erschossen. Ich habe noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Der Geist des Militarismus steckt euch so tief in der Seele, dass euer ganzes Denken und Handeln davon bestimmt wird. Vierter Weißgardist stößt ihn weiter, Landauer fällt. Jetzt werden keine Volksreden mehr gehalten. Erster. Reserve Christus. Zweiter zieht ihm ein Manuskript aus der Manteltasche. Hat er noch so ein Hetzreden in der Tasche? Landauer wehrt sich am Boden. Mein Manuskript, es ist ein Vortrag. Bitte, Zweiter Weißgardist stopft Landauer das Manuskript in den Mund. Still bist jetzt! Dritter, den Kaftan runter! Sie zerren Landauer den Mantel runter, dann die Kleider. Der junge Weißgardist erschießt ihn. Koch. Hochgehebt ist er. Der Gymnasialprofessor Hofmiller notiert in sein Tagebuch. Die heutige Morgennummer der Augsburger Abendzeitung enthält eine Todesanzeige der Thule-Gesellschaft, in der sie den Tod folgender Mitglieder anzeigt. Walter Neuhaus, Baron Teuchert, Friedrich Wilhelm von Seidlitz, Walter Deike, Gräfin Heller von Westarp, Anton Daumenlang, das sind die ermordeten Geiseln vom Luitpold-Gymnasium, und Karl Stecher. Was ist dies Thule-Gesellschaft? Der Umstand, dass von den Geiseln nicht weniger als 6 hier angehören, ist auffallend. Samstag, 10. Mai. Diese Thule-Gesellschaft scheint eine harmlose altdeutsche Loge gewesen zu sein, die in den Verdacht monarchistischer Umtriebe gekommen war und an der die Roten offenbar ein Exempel statuieren wollten. Sie hatten als Vereinsabzeichen das germanische Hakenkreuz. Wohnung eines alten adligen Herrn, der Adlige, toller verkleidet. Brille, rotes Haar, Schnurrbart. Er wirkt sehr nervös. Adliger Herr. Die Maskerade frappierend. Das Bärtchen, das macht einen anderen Menschen. Bloß wie es da eben gestanden sind, die Haltung, das leicht gebückte. Toller. Das Haus ist umstellt. Keine Angst. Beim Hochadel suchen sie keinen Revolutionär. Ihr Diener hat mich erkannt. Der war ja dabei. Der hat mir erzählt von der Gründungsversammlung drüben im Palais. Also, wie der mühsam auf den Barockstuhl gestiegen ist, das war für den die Apokalypse. Aber denunzieren tut er nicht, Toller. Vielleicht, wenn Sie der Levinet wären. Aber der ist ja passé. Jetzt sagen Sie, was haben Sie sich eigentlich gedacht damals? Ich frage bloß so. Der mühsam sympathisch, auch der Landauer. Ich habe ihn mal reden hören mit den Locken, aber so furchtbar anarchistisch überanstrengt. Und Sie, Toller, Sie dichten fürs Theater, habe ich gehört. Sie sollen aggressiv sein, ne? Expressionistisch. Vielleicht realisieren Sie damit. Was? Die Faszination vor dem Momentanen. Ja, das ist es wohl immer bei den Jungen. Ein Glück noch, dass Sie keinen Wittelsbacher erschossen haben, so Parasar. Ich meine nicht, dass ich Ihnen böse wäre deswegen, aber die Beerdigung, das hätte eine Volksbeteiligung gegeben, dass Ihnen Ihre ganze Revolution beim Teufel gewesen wäre. Sie kennen das Volk nicht, Toller. Ich meine die Leute. Vorgestern ist einer erschossen worden an der Wohnungstür, versehentlich, dass so eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen gehabt haben, die Statur und im Gesicht, ich meine ohne das Bärtchen. Sie haben davon gehört? Ja. Die Leute sind halt immer noch hysterisch. Ne? Sieht nach draußen. Ein einfacher Mann war es, Installateur. Sehen Sie, der Levinet, das war anders. Den hat man gleich erschossen, kurze Verhandlung und weg. Damit war es erledigt. Der hat weg müssen, aus begreiflichen Gründen. Aber Sie, der Levinet, was wollen Sie sagen? Nichts. Aber standhaft war er. Vor Gericht nichts bereit, überhaupt nichts Persönliches. Alles bloß Weltrevolution, wie er die Rede gehalten hat vor der Hinrichtung, imponierend. Das ist sehr bewundert worden, sehr imponierend. Toller, da stellt er sich hin, hält eine Rede, lässt sich erschießen. Schön. Aber Toller... Ich bin doch nicht für ein Levinet. Warum werden Sie denn so ungehalten? Verzeihen Sie. Ich bin ja auf Ihrer Seite in dem Fall. Ich sympathisiere ja mit Ihnen. Ihnen fällt bloß, wie soll ich sagen, Ihnen fällt so eine gewisse, Sie sind halt noch sehr jung, Toller. Es klingelt. Na, da sind Sie. Libertinage wie bei den Roten. Wo soll ich hin? Werden Sie bloß nicht nervös, ich empfange die Herren im Entree. Und wenn Sie wirklich hereinkommen sollten, glauben Sie mir, die Maskerade ist perfekt. Der adlige Herr geht hinaus, Toller horcht. Er ist aufs Äußerste gespannt und nervös. Er wartet atemlos, er steht auf, geht ein paar Schritte. Er steht vor dem großen Spiegel. Er prüft seine Kleidung, sein Gesicht, sein Haar. Mit einem plötzlichen Entschluss reißt er seine Brille herunter, dann das Bärtchen. Er wendet sich um. So wird man ihn sofort erkennen. Der Mann auf dem Steckbrief. Er steht jetzt der Tür gegenüber in der Erwartung, dass jetzt die Soldaten eintreten werden. Und er wird ihnen sagen, sie suchen Toller, hier bin ich. Aber die Soldaten kommen nicht. Der adlige Herr kommt allein zurück. Studienassessor war der Leutnant. Ich hätte ihn fast mit einem Armanjak. Aber Toller, was haben Sie denn? Wenn die jetzt reingekommen wären und hätten sie so gesehen. Toller, was das gegeben hätte, auch für mich. Toller rennt weg. Aber das ist doch, die sind doch noch im Haus. Intendant Max Matersteig in einem Gutachten über Toller. Der gegen die bürgerliche Gesinnung sich wehrende Drang zu innerer Freiheit, der in seinem Drama die Wandlung zum Ausdruck kommt, ebenso wie die antikirchliche Tendenz, entsprechen einer ideellen revolutionären Einstellung, die gegen alle kompromisslosen Abschwächungen echte Menschlichkeit und echte Religiosität von den Widersprüchen praktischer Lebenserfahrung befreit sehen möchte und eine zum Extremen hineigende Haltung, alles oder nichts, ganz zwangmäßig begründet. Diese Haltung ist für Tausende unserer geistigen Jugend ganz allgemein. Ebenso typisch ist auch angesichts der Entsetzlichkeiten des Krieges der jähe Umschlag in den extremen Pazifismus. Man hat darin die unbedingte Konsequenz jeder nur idealistischen Einstellung zu erblicken, die vorher trotz aller Wahrhaftigkeit doch am wirklichen Weltbilde sich nicht zu orientieren vermochte und zudem recht häufig eine verzerrte Empfindsamkeit noch geflissentlich zu nähern liebte, die neurasthenische Grundstimmungen begünstigte. Da ergibt sich als psychologische Analyse des Helden in der Dichtung Ernst Tollers, die als Selbstbekenntnis gewertet werden muss. Minister des Innern Heine, für die Richter wird es vielleicht nicht ohne Interesse sein, wenn ich als mildernden Umstand dies anführe. Die ganze Politik, die die bayerische Regierung seit dem November 1918 geführt hat, war geeignet, die Grenzen zu verwischen, die zwischen einer neuen legalen Staatsordnung und einem Zustand gewaltsamer Untergrabung und Zerstörung gezogen werden müssen. Diese Politik zeigte keinen Willen zu einer neuen Ordnung, sondern war ein Umsturz in Permanenz, ein fortschreitendes Herabgleiten von einer Stufe zur anderen, bis zur Räterepublik, bis zur Tyrannei der Roten Garde. Eine derartige Entwicklung muss in einem jungen, politisch unreifen Kopf einer Dichterseele Verwirrung anrichten und das Gefühl für die Pflichtordnung und Arbeit herzustellen vernichten. Toller ist kaum persönlich verantwortlich zu machen. Seine Hinrichtung könnte bei den vielen Freunden, die er sich erworben hat, nur die ungünstigsten Wirkungen haben. Psychiatrisches Gutachten. War in der Zeit vom 28.12. bis 15.01.1918 Sanatorium Grunewald bei Berlin, dessen leitender Arzt ich damals war. Während seines Aufenthaltes zeigte Toller so hochgradige nervöse Überreizung, dass sein normales Geistesempfinden in Frage gestellt werden muss. Er ist eine psychathetische und hysterische Persönlichkeit, welcher neben disharmonischer Veranlagung, Erregbarkeit und Begeisterungsfähigkeit, Kritiklosigkeit, Eigensinn und Leichtgläubigkeit im Sinne der Idee, in die er sich gerade verbissen hat, sowie Neigung zu hysterischer Reaktionsweise, starker Beeinflussung durch die Umwelt und abnormer Neigung, sich hervorzutun, zugute zu halten ist. Professor Max Weber. Er hat meine Vorlesungen und Seminare in Heidelberg besucht. Er ist mir als ein eifriger, begabter und im Sinne der Sache bemühter junger Mensch aufgefallen. Nach dem Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe und nach den Hoffnungen, die man auf ihn setzen konnte, muss ich sagen, Gott hat ihn im Zorn. zum Politiker gemacht. Toller vor Gericht. Sie, die es zugelassen haben, dass man Landau auf viehische Weise erschlagen hat, die Sie Levinet standrechtlich erschossen haben nach einem Prozess, bei dessen Beginn das Urteil schon feststand, die Sie guten Gewissens damit einverstanden sind, dass man die Arbeiter, meine Mitkämpfer, aus den Häusern holt und füsiliert. Sie bemühen sich offenbar in diesem Prozess, mir mildernde Umstände zu verschaffen. Man ist daran interessiert, meine Verbrechen zu verkleinern, ja zu entschuldigen. Man hat meine guten Taten zusammengetragen, man hat hingewiesen auf die Todesurteile, die ich zerrissen, auf die Aussagen von Bürgern, deren persönliches Eigentum ich geschützt, auf den Mut, den ich bewiesen habe durch meinen Protest gegen den radikalen Kurs der Kommunisten. Und der von mir verehrte Professor Max Weber hat hier unter dem Gelächter der Anwesenden gesagt, Gott habe mich im Zorn zum Politiker gemacht. Nicht Gott, sondern auch die Vorlesungen des Herrn Professor Weber haben mich dazu gemacht. Und dann sind Unterschriften von Schriftstellern gesammelt worden, darunter so würdige Namen wie Thomas Mann, Max Halbe, Karl Hauptmann und Björnsen, die in einer Bittschrift dem Gericht bescheinigen, dass ich Dichter sei. Was für eine Ehre! Ich habe es zugelassen, dass man mich in dieser Weise ehrt. Warum, meine Herren, bemühen Sie sich so um mich? Liegt Ihnen daran, meinen Kopf und meine Ehre zu retten? Gewiss nicht, nein, weil Sie meinen, ich sei im Grunde einer der Ihren, ein Bourgeois. Und weil Sie es nicht fassen können und weil Sie tief beunruhigt sind, dass sich einer der Ihren an diesem Umsturz beteiligt, ja, dass er sogar einige Zeit die Führung dabei übernommen hat. Ich kenne Sie doch. Sie wollen mich von der Revolution trennen. Sie wollen mich, wenn ich nur bereue, bereitwillig wieder zu den Ihren zählen, um die Revolution umso härter verurteilen zu können. Sie wollen sagen, er war ein anständiger Mensch, durchaus kein Verbrecher, wie Levinet, bis die Pest und das Fieber der Revolution kam. Die hat die Verwirrung in den Köpfen und schließlich die Verbrechen hervorgerufen, die wir, Sie und ich, verabscheuen. Lassen Sie mich dem entgegnen, dass ich alles im vollen Bewusstsein und in der vollen Verantwortung getan habe und dass ich als Dichter keine Zeile geschrieben habe und, falls Sie mir noch einmal Gelegenheit dazu geben, keine Zeile schreiben werde, die ich nicht verantworte wie eine begangene Tat. Ja, sehen Sie mich mit Entrüstung und mit Abscheu an. Ich bin keiner von den Ihren. Ich weigere mich, einer von den Ihren zu sein. Ich gehöre zu diesen Toten, die für ihre Träume gefallen sind, zu Landauer und zu Levinet. Ja, auch zu Levinet. Verurteilen Sie mich, meine Herren Richter. Die Geschichte geht darüber hinweg in eine bessere Zukunft, die dem Sozialismus gehört. Und sie wird anders urteilen. Münchner Schlachthof. Ein Leutnant, der Namen aufruft. Nach jedem Aufruf tritt ein Zivilist mit hinter dem Kopf verschränkten Händen vor und nach der Seite ab. Man hört in bestimmten Abständen Gewehrsalven. Die aufgerufenen Arbeiter werden erschossen. Der Leutnant liest aus der Liste. Niedinger Paul, äußere Wiener Straße, Tapezierer. Der gefangene Arbeiter wird abgeführt. Lössl Ignaz im Tal, Bauhilfsarbeiter. Er wird abgeführt. Stratmann Josef, Westenriederstraße, Drucker. Er wird abgeführt. Liebhard Manfred, ohne Beruf. Der Gefangene wird abgeführt. Probst Georg, Sendlinger Straße, Journalist. Der Gefangene wird abgeführt. Töpfer Karl, Hunzinger Karl, beide arbeitslos, Alpenstraße. Beide Gefangenen werden abgeführt. Hess Karl Alfred, Maschinist, Trappentreustraße. Der Gefangene wird abgeführt. Brunner Hans, Optikerlehrling. Ein Herr im Mantel kommt rasch heran und ohrfeigt den Jungen. Geh, du Rotzlöffel, du Dreckiger, zehrt ihn weg. Du schaust sofort, dass du wieder an die Arbeit kommst. Halt, stehen bleiben! Der Herr zeigt seinen Ausweis, worauf der Leutnant salutiert. Das ist mein Lehrbub, dem zeige ich selber. Er geht mit dem Jungen ab. Der Leutnant liest weiter. Zumbusch Franz, Schlosser. Ebinger Karl, Hilfsarbeiter. Weller, Adolf. Die Gefangenen werden abgeführt. Paul, Paul. Ein Arbeiter schreit. Ich hab kein Gewehr mehr gehabt, das hat man mir in die Wohnung gelegt. Der Gefangene wird abgeführt. Obermeier Fritz Maurer, Schwendi Xaver Gastwirt, Reinhard Otto Schlosser, Peter Alfred Werkmeister, Höppner Erich Drucker, Weller Karl ohne Beruf, Höhlmann Ulrich. Da niemand vortritt, wiederholt der Leutnant scharf. Höhlmann Ulrich! Feierstunde im Sophiensaal. Ein kleines Mädchen sagt ein Gedicht auf. Das Mädchen. In Bayerns Hauptstadt wütete die Not, der Wadwitz raste durch erstorbene Gassen, Glück, Leben, Eigen, alles war bedroht von Feigergier und sinnlos wüstem Hassen. Geschieden waren wir von aller Welt und waffenlos und wehrlos und geächtet, und wer sich nicht zur Meutrerschar gesellt, ward sklavengleich getreten und entrechtet. Da nahtet ihr, aus allen deutschen Gauen, wie Wettersturm mit trutzig starken Mute, da fegtet ihr den Frevel und das Grauen zur Stadt hinaus mit Stellen harter Rote. Wie danken wir es, die Zeit ist arm und krank, selbst Blüten fehlen, euch den Helm zu kränzen, in dem erfrorenen Frühling unseren Dank seht ihr allein aus feuchten Augen glänzen. In unseren Herzen soll er leuchtend stehen, fortan in unvertilgbar goldenen Lettern, und nimmer wird der Ruhm hier untergehen von Münchens treuen, heldenkühnen Rettern. Aus Anlass des 75. Geburtstages von Helmut Qualtinger brachten wir Toller, Szenen einer deutschen Revolution, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Tankred Dorst. Sprecher aller Rollen war Helmut Qualtinger. Realisation Tankred Dorst und Helmut Qualtinger. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit Radio Bremen aus dem Jahr 1969. Noch ein kurzer Hinweis, das heutige Hörspiel ist als Hörbuch bei Preiser Records erschienen und wird in Deutschland von Naxos vertrieben.